Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das Thema heute Nacht heißt Pechvögel. Wer von euch ist ein Pechvogel? Wer von euch ist schon mal oder mehrmals tragisch oder witzig tragisch auf die Schnauze gefallen? Wer wird vielleicht sogar regelrecht vom Pech verfolgt? Das kann ja sehr ernst sein, das kann aber vielleicht unter Umständen manchmal auch zum Schmunzeln sein. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über das Thema Pechvögel, dann ruft jetzt an 0130 2911, die übliche kostenfreie Telefonnummer, oder kostenfrei faxen unter 0130 11 51 22, die Faxnummer nochmal 0130 11 51 22. Tobias, das ist der Erste heute Nacht. Ja. 18 Jahre. Jawohl. Ein Pechvogel. Ja, kann man so sagen, ja. Warum? Ja, es ist also das erste Mal im ZDF, oder ne, Quatsch, im ARD, da kommt doch immer das Jackpot, so sonntags. Ja. Und da hätte ich schon mal 100.000 Mark gewonnen, aber ich war leider ein Anruf zu spät dran. Einen Anruf zu spät? Ja, das hätte mir unheimlich geholfen. Erklär mal dieses Verfahren, das kennen vielleicht nicht alle Leute, wie das geht mit diesem Anrufen. Ja, das ist also so der... Während den Filme da kommt auf einmal so eine Zahl. Ja. Und die muss man sich notieren. Und dann kommt zwischen den Sendungen dann, kommt dann auf einmal so ein Mann und der sagt dann, wenn die jetzt schnell anrufen und so, ja, dann können sie gewinnen. Und da, die Zahlen, wo man dann aufgeschrieben hat, ja, die sind dann der Jackpot. Also da geht dann so ein Tresor auf im Fernsehen. Ja. Und dann kommt es darauf an, ob man gewonnen hat oder nicht. Und es geht da ja um wirklich große Summen, ne? Ja. Also 100.000 Mark hast du gesagt. Woher weißt du, dass du der Vorletzte, dass du es um einen Anruf verpasst hast? Ja, das ist halt so wie bei euch da. Da ruft man an und dann wird man auf so eine Leitung schalten. Ach so, geht das. Und auf der Nummer, wo man anruft, kann man aber trotzdem anrufen, bloß. Ne? Ich verstehe schon. Mann, Mann, Mann, 100.000 Mark. Ja. Da hast du dich geärgert, was? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann bin ich jetzt das dritte Mal durch die Fahrprüfung gewasselt. Wie, das auch noch? Ah, ja. Das dritte Mal durch die Fahrprüfung? Ja. Warum? Kannst du nicht rückwärts einparken, irgendwie? Doch, das schon, das kann ich sogar perfekt. Aber? Aber es war so, das erste Mal war es an einer Ampel. Da hätten wir an der Ampel anhalten müssen, wo es dann wieder losging. Und du bist stehen geblieben? Nee. Da bin ich auch gefahren, bloß der, wo vor mir war, der hat angehalten und hätte Karre Midi auf der Straße stehen lassen. Und du dachtest grün, also fährst du mal und bist dir draufgefahren. Nee, das ist nicht. Er ist auch losgefahren, aber da, auf der neben der Straße, da ist die Brust und da wollte er hin. Ja. Und jetzt sind nebendran Parkplätze, also auf der linken Seite, jetzt kann ich natürlich nicht links rumfahren. Jetzt bleibt er mir Mitte auf der Straße stehen, da habe ich halt gedacht, okay, jetzt guckst du, ob keiner kommt, und dann fahrst du rechts vorbei, weil es nicht anders ging, weil da Parkplätze sind. Na ja, gut, dann bin ich dort schon mal das erste Mal durchgefallen. Was ist denn da genau passiert? Ja, das war also so, in Offenburg war das. Ja. Das sind oft solche Straßen, wo zweispurig sind. Ja. Und auf der linken Seite, also wenn du auf der linken Seite bist und fahrst, dann sind auf... Von der linken Seite auf der anderen linken Seite sind Parkplätze. Ja. Und auf der linken Seite wollte ich links rum, aber es ging ja nicht wegen den Parkplätzen. Ja. Also musste ich rechts vorbei und wollte rechts vorbei und dann bin ich durchgefallen. Das durfte man nicht. Ja. Nee. Und Mensch, hast du denn jetzt, du hast noch eine Chance, ne, für den Führerschein? Ja, ich hab jetzt 3 Monate lang warten müssen und jetzt mache ich sie wieder. Idiotentest, muss man den machen? Wenn man erstmal 3-mal durchgefallen ist, dann nicht. Aber wenn man jetzt... Das 4. Mal durchfällt. Was? Wenn es das 4. Mal auch nochmal durchfällt, dann... Nee, dann auch nicht. Dann auch nicht. Wenn man 3-mal durchgefallen ist, muss man 3 Monate lang warten. Dann kriegt man noch einmal 3 Chancen, wenn man dann auch durchfliegt, 3-mal, dann muss man die Idioten erst machen. Also ich hoffe, dass das nicht so weit kommt bei dir, Tobias. Nee, das hoffe ich auch nicht. 100.000 Mark verloren, 3-mal durchgeflogen, jetzt kann es nur bergauf gehen. Ja, ich will es hoffen, ich will es hoffen. Wir alle hoffen das für dich. Toi, toi, toi. Ja. Tschüss. Okay, tschüss, danke. Jürgen, 52. Ja. Herr Namensvetter, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, guten Morgen. Ich habe mir also eine Mofa gekauft, gebraucht. Ja. Eine Herkules. Gott sei Dank war, muss ich sagen. Und naja, ich bin da also hingekommen. Privat habe ich mir die gekauft, nicht im Geschäft, ne? Gebraucht. Und da bin ich also hingekommen und will das Ding anschmeißen. Da merke ich erstmal, dass die Pedale verbogen war. Ja. Ja, sagt der Mann, der das da macht, der bastelt auch ein bisschen gerne. Sagt er, ich habe noch eine Pedale da, hat die Pedale dran gemacht, ich fahre los. Habe ich, nach 10 Metern habe ich einen Platzfuß. Ne? Das war aber noch die Probefahrt. Ja, ja, natürlich, ja. Das war noch die Probefahrt. Der hat das dann auch gemacht, hat geflickt und so weiter. Und ich gucke mir dann die Maschine an, ich denke, na, das, irgendwas ist da doch, denn leckt der Vergaser, nicht? Da war die Sichtung irgendwo. Also das habe ich 2 Tage später gemerkt. Dann habe ich ihn wieder angerufen, bin ich wieder hingefahren. Also hattest das Ding dann schon gekauft? Ja, da hatte ich das schon gekauft. Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass das Getriebe, dass auch da die Dichtung kaputt war, weil das alles ein Geschmiere war, konnte man das nicht so sehen von dem Zweitaktöl, das Ölbenzin, das ist da dann etwas gemischt und dann verschmiert das ja ein bisschen. So, und also ich, um das kurz und gut zu machen, jetzt heute war ich das letzte Mal da, insgesamt hat er jetzt 6 Wochen lang an dem Ding rumgebasteln müssen. Also jetzt der ehemalige Besitzer? Ja, ja. Das macht er immerhin noch? Ja, ja, ich habe ihn also quasi so als Garantieleistung. Bisschen Geld habe ich ihm auch gegeben. Wie viel hast du für das Ding bezahlt? 400 und 250 Mark habe ich noch extra auf den Tisch legen müssen für Ersatzteile und so, ne? Also 400 Mark insgesamt? Ja, ja. Über 400, ja. Also Pech gehabt beim Kauf eines Mofas. Ja, ja, das kann man so sagen. Und jetzt? Und jetzt läuft es. Läuft das Ding? Ja. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt, ne? Ja. Aber immerhin ist es ja noch ein netter Verkäufer, dass er dir das dann alles repariert hat, ne? Muss ich auch sagen. Er hätte ja sagen können, ja, ab dafür, verkauft ist verkauft und das war's dann, ne? Richtig. Er hat das aber nicht für sich selber verkauft, sondern für jemand anderes. Den habe ich später kennengelernt. Und da sagt er, schmeiß mal das Ding an. Und ich schmeiß die dann an. Dann sagt er, der Auspuff ist im Morst, ne? Aha. Ich sag, ja, ich weiß nicht. Ja, sagt er, ich habe nur einen zu Hause, gib mir 10 Mark und dann kriegst du einen neuen Auspuff. Und jetzt zieht sie wie der Teufel. Ja, ist ja toll. Also, ein bisschen Glück habe ich dabei auch gehabt. Ne? Aber, also, ein kleiner Pechvogel war das. Ja, ja. Ein Pechvogel, ja. Ja, aber man muss da auch ein bisschen, sagen wir mal, nicht immer negativ denken, sondern positiv denken im Leben. Danke für deinen Anruf. Ist, bitteschön. Tschüss. Tschüss, ciao. Schönen Dank. Jetzt ist die Marlene am Telefon und die ist 58. Grüß dich, Domian. Ja, Marlene. Ich bin die Marlene, ja. Also ich bin eigentlich der geborene Pechvogel. Sag bloß. Ja. Warum? Wir haben ja schon mal gesprochen miteinander vor circa 4 Wochen. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Ja, ich bin die Frau, wo damals auch das Mädchen 72 da wohnt mit der Nathalie. Ich weiß ja. Ja. Das war eine sehr traurige Geschichte. Ja. Ja. Aber heute ja was anderes zum Pechvogel. Ich bin eigentlich der geborene Pechvogel. Ich habe sehr jung geheiratet gehabt. Und dann kam ich an einen Alkoholiker. Ich trinke ja keinen Tropfen, ich bin ja Anti-Alkoholiker, aber ich habe nichts dagegen, wenn jemand einmal eine Flasche Bier oder einen Wein, also im Rahmen trinkt, habe ich nichts dagegen. Naja, dann kam ich an einen Alkoholiker als Ehemann, ne? Ja. Und dann kam drauf das Kind, also das ist das berühmte Mädchen da, wo wir damals gesprochen haben. Und eben wegen dem Kind hielt ich es halt dann so länger aus, 12 Jahre Ehe, ne? Ja. Und dann ging es nicht mehr. Dann war ich mit meinem Kind eben alleine. Ja. Und ein Jahr später habe ich dann wieder einen kennengelernt. Und dann haben wir gedacht, mei, in diesen jungen Jahren mit 29 und so, da kannst du auch noch nicht allein bleiben und ein Kind hast du ja auch und so, ne? Und dann habe ich ihm das halt gesagt, wegen dem Alkohol, nicht, dass ich da wieder Pech habe. Habe ich Angst gehabt vom ersten Mal. Also hast du ihn gefragt, wie es bei ihm aussieht im Punkt Alkohol? Ja, ja. Dann sagt er, ja, hat er gesagt, zum Essen einmal ein Bier oder einmal beim Kartenspielen 2. Ja. Dann haben wir gedacht, naja, Alkoholiker ist ja nicht. Und wenn er ein bisschen was trinkt, habe ich ja nichts dagegen, wenn es im Rahmen ist. Ne? Aber? Naja, gut, ein halbes Jahr später habe ich den geheiratet. Und 2 oder 3 Tage später sagt er, so, jetzt habe ich dich, jetzt sind wir verheiratet, jetzt kann ich wieder so leben wie früher. War der zweite Alkoholiker. Ach. Und der war wirklich dann Alkoholiker, ja, richtig? Ja, der hat. Richtig schlimm. Ja, richtig schlimm. Der hat jeden Tag seine 10, 15 halbe Bier braucht. Also er hat dich da regelrecht hinters Licht geführt, um dich zu bekommen. Ja. Und als er dich hatte, hat er es dir offenbart. Zwei, drei Tage später, wir haben uns ja nicht jeden Tag gesehen gehabt, sondern so 2-mal die Woche. Und die andere Zeit hat er gesoffen oder getrunken, wo ich ja nicht gesehen habe, was er da tun hat. Das war, denke ich mal, für dich auch ein Schlag ins Gesicht, als er das dann gesagt hat. Ne? Ja, und dann war ich mit dem 1,5 Jahre verheiratet. Ja. Und dann ist er eines Nachts einmal heimgekommen und dann wollte er nicht reinlassen, weil ich eben Angst gehabt habe, wie die Aufzüge waren, wie beim ersten Mann. Ne? Mhm. Und dann hat er halt am Treppenhaus einmal angeschrien, habe mich geschämt vor den Leuten, habe ihn reinlassen. Und dann ist er in die Küche gerannt, hat ein Brotmesser geholt und hat mir das Brotmesser reingerannt. Mhm. Also einen halben Zentimeter war ich tot gewesen. Ne? Und dann bin ich auf die An welcher Stelle hat er dich verletzt? Das ist direkt da neben Herz. Direkt neben dem Herz? Ja, mit so einem dünnen, langen Brotmesser. Und dann bin ich praktisch so auf die Straße runtergerannt, habe natürlich geschrien und so. Ne? Und dann haben mich Nachbarn oder Passanten oder wer das waren, ins Krankenhaus gefahren. Ne? Das war ja ein eindeutiger Mordversuch. Ne? Ja, und auf dies hin bin ich dann, dann hat er gesagt, wenn ich ihn anzeige, dass er das war, dann bringt er mich um. Ja. Und ich habe da keine Anzeige gemacht, weil ich Angst gehabt habe von ihm. Ne? Keine Anzeige? Nein, ich habe keine gemacht, weil ich... Niemals? Nein. Bist du dann mit diesem Mann zusammengeblieben? Nein, ich habe ihn rausgeschmissen, er ist dann zu seiner Mutter gegangen und habe mich scheiden lassen, also nach 1,5 Jahre Ehe. Und auf dies hin war ich über 10 Jahre dann alleine, weil ich Angst gehabt habe einfach. Ja, ne? Ja. Und nach circa 10 Jahren habe ich dann wieder einen kennengelernt, war ich mit einer Freundin, weil die gesagt hat, du kannst nicht immer heimsitzen, du musst ein bisschen unter die Leute gehen, ne? Nicht bloß arbeiten. Habe ich einen kennengelernt, der hat nicht ausgeschaut, war aber 20 Jahre älter als ich, also weit über 50. Ja. Aber das war ja egal. Ne? Ja. Hat sehr seriös ausgeschaut und hat im Tanzcafé gerade ein Kännchen Kaffee getrunken. Ja. Und da haben wir gedacht, na, es gibt wohl noch Männer, die was vielleicht kein Alkohol trinken oder wenig. Ne? Und dann haben wir uns halt irgendwie befreundet und auch so ab und zu getroffen und habe ihm mein Schicksal erzählt. Nee, hat er gesagt, also bei mir ist Alkohol nicht wichtig und so. Mhm. Naja, und dann auch wieder so ein gutes halbes Jahr. Und dann sagt er, Mai, du bist alleine, ich bin alleine. Versuch's halt ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind doch 3 im Leben. Ne? Dann hast du ihn geheiratet. Und dann haben wir nach einem halben Jahr, habe ich mich wieder getraut nach 10 Jahren. Ne? Jetzt sag bitte nicht, dass er auch Alkoholiker war. Es pass auf, ich erzähle das schon, wie es wirklich war. Und dann in der Hochzeitsnacht, also wie ich dann zu ihm hin bin, meine Sachen, Möbel und alles waren ja noch in meiner Wohnung. Mhm. Und die Nacht bin ich dann mit zu ihm hin. Und dann hat er gesagt, jetzt lege ich die Karten auf den Tisch. Und dann sage ich, ja wieso, warum, was ist denn los? Und er hat gesagt, ich brauche nur eine Frau, die was mir den Haushalt führt. Und du hast ab sofort zu Hause zu bleiben, du gehst mit mir nicht mehr zum Tanzen und so. Und ich feiere meine Feste mit meinen Freunden und mit anderen Leuten und so. Ne? Also kein Alkoholiker, aber ein ganz klarer... Na, Moment, gleich, kommt schon. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, wenn du das meinst, so genau gehst halt. Und in der Nacht um 3 kam er total besoffen. Mhm. Also war es auch wieder ein Alkoholiker. Und das zog sich dann auch so weiter? Ja, und bei dem war ich ja dann nur 3 Wochen und dann bin ich abgehauen. Ne? Mann, mein Gott. Und nach 3 Wochen habe ich dann die Scheidung eingereicht und es hat sich dann 2 Jahre hingezogen, bis ich dann geschieden wurde. Ne? Marlene, bist du wirklich ein klassischer Pechvogel, wobei Pechvogel mir schon da ein bisschen zu leger klingt als Begriff. Du hast richtig Pech gehabt, Das ist ein richtiges... Ja, und jetzt pass auf. Und dann war ich weitere 4 Jahre wieder alleine. Ich hatte Angst, ich habe gezittert, wenn ein Mann an mir vorbeigegangen ist. Ja. Irgendwie ein Horror von den Männern gehabt. Ne? Ja. Ich habe es immer auf ehrliche Art versucht, aber ich bin immer auf sowas reingefallen. Ja. Und nach 4 Jahren sagt eine Freundin zu mir, ach Marlene, gib doch einmal eine Nose auf. Vielleicht findest du auf diesem Weg ein Glück. Du kannst doch in deinen Jahren noch nicht alleine bleiben, ne? Marlene, jetzt können wir das nicht ganz so sehr vertiefen. Ich mach ganz schnell. Mach mal in ein paar Sätzen, was da noch passiert ist. Ja, ja. Und dann habe ich eine Nose aufgegeben. Ja. Und von den 40 Briefe, wo ich bekommen habe, habe ich 3 rausgesucht, wo ich glaubt habe, das wäre Dings. Und da haben wir uns in einem Lokal getroffen. Ne? Ich wollte eine kleine Wohnung schon reinlassen. Ja. Der erste kam total besoffen. Der zweite hat sich hingestellt, als sie reingesetzt, und hat er gesagt, einen doppelten Cognac und ein Bier. Ja. Und dann bin ich gleich davor, wie ich das gehört habe. Und der dritte, der war einer vom Bayerischen Rundfunk, ich darf den Namen nicht nennen. Nee, bloß nicht. Und dann sagt er, Ach, Frau, hat er gesagt, Sie gefallen mir gut, hat er gesagt. Aber ich möchte nur das eine sagen, ich habe ein Riesenproblem. Ich bin seit 15 Jahren Alkoholiker. Immerhin sehr ehrlich. Er war ehrlich. Hast du die Finger von ihm gelassen? Ja, und dann war gleich aus. Dann sage ich, entschuldigen, so habe ich gesagt gehabt, aber dann... Und dann hast du in dem Fall dann wenigstens Glück gehabt, ne? Dass du nicht nochmal... 1990 im Januar. Ja. Und seitdem bin ich alleine. Marlene. Also 6 Jahre jetzt alleine, weil... Dann hoffe ich, dass dir so etwas erspart bleibt, ein weiteres Mal. Ich habe keiner mehr, weil ich ja. habe Angst, wieder an ein solcher heranzukommen. Und jetzt müssen wir leider Schluss machen. Ja. Ich wünsche dir trotz der schlechten Erlebnisse, die du hattest, und das wirkt ja auch so nach, wahrscheinlich in deiner Gegenwart, ich wünsche dir trotzdem alles Gute und viel Glück noch für dein weiteres Leben. Ja, aber das ist doch wirklich ein geborener Bäcker. Da kannst du wofür, ja. Schau, ich habe einen guten Beruf gehabt als Diplomköchin, ich war bei Gericht sogar. Meine Liebe, jetzt müssen wir wirklich aufhören. Ja, ich weiß, aber mit dir ist so schön plaudern. Ja, ne? Ich möchte am liebsten mit dir einmal 10 Stunden reden. Können wir nicht im Rahmen dieser Sendung machen. Nein, das geht Marlene. Ich komme mal nach Köln, such dich und dann sprechen wir mal beim guten Essen. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss, servus. Jetzt ist der Horst dran, 20 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Oder soll ich Jürgen sagen? Das weiß man ja nie so genau. Sag mal Domian, wenn dir das von der Lippe besser geht. Gut, dann sage ich Domian. Ja. Also, ich habe eher eine tragisch witzige Geschichte. Ja. Und zwar kann man bei mir das Pechvogel wörtlich nehmen. Ich habe nämlich Pech beim Vögeln. So. Was, ja, was du lachst, aber... Aber es ist ernst. Ja, total schon. Also, ich bin nämlich mittlerweile der Depp der Stufe. Der Depp der Stufe? Ja. Du gehst also noch zur Schule? Ich geh noch zur Schule, genau. Jetzt erzähl mal, was da genau abgeht. Ja, da gab's ein paar Erlebnisse, die doch eher peinlich waren. Ja. Zum Beispiel, angefangen beim ersten Mal, wo ich so nervös war, dass ich das Kondom nicht überziehen konnte. Ja. Und meine Freundin langsam, aber sicher doch die Schnauze voll hatte dann. Ja. Wobei das ja vielen passiert. Ne? Das passiert vielen, das habe ich auch gedacht. Aber beim zweiten Mal... war es schon so, dass ich also auf das Haus von einem Bekannten aufpassen sollte, auf die Wohnung, der war in Urlaub. Mhm. Und ich hatte an dem Abend dann ein Mädchen kennengelernt, das auch bei mir auf der Schule ist. Mhm. Und ich konnte aber nicht mit der zu mir nach Hause, weil ich noch bei meinen Eltern wohnte damals. Ja. Und deswegen bin ich in diese Wohnung von dem Freund. Ja, die du bewachen solltest. Genau. Ja. Habe ich ja dann auch getan. Ja. Allerdings... habe ich nicht gewusst, dass er zur Abschreckung von Einbrechern zwischen 3 und 3:30 eine Zeitschaltuhr aktiviert hat. Das heißt, um 3:00 ging im ganzen Raum das Licht an und es war taghell erleuchtet. Halt, und du lagst mit dem Mädel da, oder was? Genau. Du lagst mit dem Mädel da? Richtig. Ihr wart schön zugange? Genau. Alles wunderbar, mit dem Kondom hat auch geklappt? Hat diesmal geklappt, ja. Und dann ging das Licht an? Und dann ging das Licht an. Voll, war auch nicht geplant. Volle Pulle. Volle Kanone. Also praktisch volles Ohr. Ja. Also richtig doll. Ja. Und, ja, wie war das da? Was hat das Mädel gesagt? Das Mädel hat gar nichts gesagt. Hat sie sich das auch? Das war platt. Das war platt. Und mit eurem Sex war es dann auch, ne? War dann auch platt, ja. Ja. War nichts mehr. Ja. War die Luft raus. Du hast dich wahrscheinlich auch, oder ihr habt euch irrsinnig erschreckt, ne? Natürlich. Ich dachte, wer steht jetzt in der Tür? Ich dachte, ihr kommt schon zurück. Also es war die normale Beleuchtung im Raum, ja? Die richtig, Zimmerdecke, Zimmerlampe. Also genau. Das zweite Mal Pech. Das zweite Mal Pech. Und das dritte Mal war dann der Stein des Anstoßes, wo das dann also anfing, der Stufe rumzugehen. ich war also mit meiner Freundin unterwegs. Wir sind dann früh morgens nach Hause gekommen. Mhm. Diesmal bei mir zu Hause, weil mein Freund nicht in Urlaub war. Und es war so 7, 8 Uhr oder was. Und wir waren da richtig schön dabei. Ja. Und auf einmal geht die Tür auf und mein Vater kommt rein und hat die ganze Lage nicht so gepeilt und setzte sich dann aufs Bett, ans Fußende. Und hat er denn die Frau gesehen? Nee, überhaupt nicht. Hat die Frau gar nicht gesehen? Nee, ich war oben. Und dann hat er halt gesagt, ja, morgen Junge. Und ich habe gesagt, morgen. Morgen Papa. Morgen Papa. Und hab einen Schreck bekommen. Und sie hat sich erstmal die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen. Sie hat sich ganz still verhalten im Bett? Nein, sie hat auch morgen gesagt. Ach, dann hat sie sich doch dann bemerkbar gemacht. Ja, ja. Ja, ja, aber spätestens da muss er doch gecheckt haben, was da abgeht. Ne? Hat er auch. Dann hat er nur das Gesicht verzogen, hat sich schnell wieder umgedreht und hat gesagt, ich wollte nur Bescheid sagen, wie frühstücken jetzt. Du kannst deine Freundin ja mitbringen. Ja. Und ist wieder rausgegangen. Aber netter Papa, ne? Netter Papa. Aber war wieder nichts da, ne? es war wieder nichts. Und vor allem, dann ging es in der Stufe rum. Das wurde halt, das hat sie dann irgendwie weiter erzählt. Ja. Und jetzt weiß das also über die Hälfte meiner Stufenkameraden. Ja, das geht jetzt wie das Lauffeuer durch, das als Warnung auch an die Frauen wahrscheinlich. Wenn ihr euch mit dem Horst einlasst, da geht immer irgendwas schief, ne? Ja, da gehen die Scheinwerfer an, der Papa kommt rein oder sowas, ne? Kann man so sagen. Das Bett ist noch nicht zusammengekracht, aber... ja, das ist natürlich auch wunderbar, ne? Beim nächsten Mal, wenn vielleicht dann mal der Federkahn kracht oder wie das da heißt. Auch nö, lass mal stecken, das muss nicht sein. Also Horst, aber du bist noch optimistisch, oder? Ja, ich meine, alle guten Dinge sind dann wunderbar. Wohl vier. Ja. Also wenn es zu einem vierten schönen Erlebnis kommt, ne? Will ich das wissen? Ja, mal gucken. Ich wünsche es dir nicht, aber ich wäre doch interessiert, das dann zu erfahren. Ja, natürlich. Wann ist die nächste Aktion geplant? Peilst du irgendwas an? Och, Wochenende jetzt vielleicht demnächst? Ich lege mich da zeitlich nicht so fest. Ja. Ich lasse das mal auf mich zukommen. In Köln sagen so, es kütt, wie es kütt. Ne? Aber ich würde, genau, sag mal dir. Aber ich werde auf jeden Fall die Türen fünfmal abschließen und die Birnen rausschrauben. Die Sicherung rausdrehen, genau. Sicherung rausdrehen und dann geht das ab, hoffe ich. Lieber Horst, ich hoffe in deinem Interesse, dass wir uns nicht wieder hören, aber wer weiß. Ja, wenn wieder was Tolles passiert und... Dann bist du hier in der Leitung. ...dass die Wasserbettmatratze platzt, dann muss ich. Das ist auch schön, wenn die Wasserbettmatratze platzt. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Mach's gut. Ja, tschüss. Du auch, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Katrin. Hallo, Domian. 21 Jahre. Ja, genau. Und auch ein Pechvogel. Auch ein Pechvogel. Ernst oder eher auch witzig? Eher witzig. Legen wir los. Und zwar war ich vor 8-9 Jahren auf einer Pferdemesse in Hannover, weil ich begeisterte Reiterin bin. Ja. Und auf dieser Messe werden so immer am Ende der Tage wird immer ein Herrenhäuser Pferd was verlost, also so in dem Sinne. So ein Herrenhäuser Pferd? Ja, Herrenhäuser, das ist die Rasse oder die Rasse. Ja, genau. Und ich stand dann da und war mit ein paar Freunden da und wollte mir dann nun auch so ein Los kaufen und habe das auch getan, habe mir aber zwei Lose gekauft. Und das waren die beiden letzten und neben mir stand dann Papa mit so einem kleinen Kind und das hat dann geweint, weil es kein Los mehr bekommen hat. Da habe ich gedacht, naja gut, erbarmst du dich mal und habe dieses Los dann weggegeben. Gut, wie du bist. Gut, wie ich bin, sozial, ich will auch mal was Soziales tun. Auf jeden Fall hatten sie sich dann auch neben mich gesetzt und wir wollten eigentlich dann auch demnächst dann fahren und wollten nur noch diese Verlosung da mitbekommen. Nein, doch. Ich war nicht. Und dann hatte dieses kleine Mädchen bzw. der Papa dieses Pferd gewonnen, diese Nummer da gezogen. Ah. Und das war schon ziemlich tragisch. Und du hättest dich zehnmal selbst in den Hintern treten können, ne? Ja, oder? Also es war dann so, ich meine, man da hast du dich schon geärgert, ne, wahrscheinlich. Ja, geärgert. Ich meine, es ist kein Weltuntergang, nee. Es gibt Schlimmeres, aber das war schon irgendwie, ich meine, es war ein tolles Pferd. Und wie viel Wert hat so ein Pferd, der Herrenhäuser Rasse? Oh, das kann ich nicht schlecht sagen, ich schätze so 50.000 Mark. 50.000 Mark? Ja, so 40.000, also sind schon relativ gute Pferde, die dann immer so am Ende versteigern. Hättest du das denn, nehmen wir mal an, du hättest es gewonnen, hättest du es behalten oder verkauft? Ich hätte es behalten. Du hättest es behalten? Auf jeden Fall. Also das gilt in Pferdekennerkreisen schon als was ganz Besonderes? Ja, naja, als was ganz Besonderes, das weiß ich nicht. Da gibt es noch bestimmt bessere. Aber was natürlich auch schwierig bei solchen Verlosungen oder sonst irgendwas ist, ja, sind ja auch noch die Unterhaltungskosten. Wenn klar, man das Pferd dann zu sich holt, so die monatliche Unterhaltungskosten, Tierarztkosten und so weiter und so fort. Aber das, denke ich, hätten damals meine Eltern dann schon auf sich genommen, wenn sie das... Was hast du denn da in der allerersten Sekunde gedacht, als du das dann sahst, dass das kleine Kind gewonnen hat? Ach, scheiße, warum bin ich eigentlich so sozial? Das habe ich eigentlich als erstes gedacht. Und wie lange hat es gedauert, ehe du es so verdaut hattest? Nach dem Motto, naja, es sollte nicht sein. Eine Woche. Also doch, eine Woche noch. Ja, ja, also das war dann so, doch natürlich, man hat es dann erzählt und dann auch Freunden und sowas ist natürlich ärgerlich, aber ich denke, da gibt es Schlimmeres. Ja, sicher. Aber Katrin, würdest du heute auch nochmal ein Los verschenken? Nee, heute nicht mehr. Nicht mehr. Heute nicht mehr, nee. Katrin hat daraus gelernt. Ich habe daraus gelernt. Aber das ist auch so eine richtige, klassische Pechvogelgeschichte, ne? Ja, also das kann man so machen, stimmt. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitte. Und wünsche dir viel Glück in deinem weiteren Leben. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, das Thema heute Nacht, das Pechvögel. Und ich habe ja gerade am Anfang schon gefragt, wer von euch schon mal so richtig voll reingetreten ist. Das kann ja witzig sein, wie wir es gerade gehört haben, aber es kann auch durchaus ernst sein, wenn jemand wirklich vom Pech verfolgt wird. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, so erreicht ihr uns kostenfrei. Weiter geht's mit Paul und der ist 30 Jahre alt. Paul. Ja, hallo Domian. Paul. Ja, ich war letzte Woche Freitag irgendwie der Pechvogel Und zwar war ich mit einer Freundin so ein bisschen feiern. Wir waren ganz gut eintrinken. Und dann habe ich die noch nach Hause gebracht. Ja. Und dann wollte ich halt selber irgendwie eigentlich noch weiter losziehen. Naja, und dann auf so einer Straße kam dann irgendwie so ein Autofahrer, oder beziehungsweise zwei saßen da drin, die kamen von links und haben mich voll geschnitten. Ja, ich habe aber ganz gut reagiert, habe halt gebremst und habe dann natürlich mich noch geärgert, habe auf die Hupe gehauen und noch irgendwie sowas wie Arschloch gerufen. Und dann sind die ausgestiegen. Ich dachte so im ersten Moment, oh, jetzt wollen die dir irgendwie eine reinhauen oder so. Mhm. Und wollte schnell wegfahren, aber das waren dann Zivilpolizisten. Auch sehr schön. Ja, und dann... Und du hattest Arschloch gerufen? Ja. Oder wolltest du? Ich hatte Arschloch gerufen. Und das haben die auch gehört? Das weiß ich jetzt nicht, ob die das gehört haben. Die haben mich nicht mehr darauf angesprochen. Mhm. Aber auf jeden Fall haben die wahrscheinlich auch, weil ich auf die Hupe gehauen habe. Also zweimal, ziemlich heftig. Habe ich halt da in dem Moment ziemlich geärgert eben. Ja. Naja, und dann haben die mich halt angehalten und dann gleich so Ausweis gezeigt und dann, sie hätten uns ja gerade fast gerammt, meinte der eine noch zu mir. Ich meine, ich konnte da echt nichts dafür, weil die kamen von links. Ich wollte gerade sagen, du hast doch eigentlich auf sie reagiert, ne? Ja, ja, genau so. Also lag die Schuld eher bei denen, oder? Ja, die lag bei denen. Mhm. Nur nach dem Alkoholtest hatte ich dann ziemlich schlechte Karten. Ah, ja. Das war dann irgendwie so 1,4. Ah, ja. Und ja, dann durfte ich dann halt mit zur Wache fahren. Mhm. Und ja, dann wurde halt, musste ich da halt nochmal pusten so. Mhm. Das war dann schon mittlerweile 1,5. Mhm. Und tja, da hatte ich eigentlich ziemliches Pech so. Und was war jetzt die Reaktion der Polizei? Was haben die gemacht mit dir und gesagt? Ja, also die haben nichts weiter gemacht. Als ich das erste Mal geblasen habe, dann kam halt 1,4, dann haben die mir das so gezeigt. Mhm. Dann meinte ich zu denen dann, ja, herzlichen Glückwunsch, haben sie einen guten Fang gemacht. So, und dann nachher bei der Polizei musste ich dann halt irgendwann auf einen Arzt warten. Mhm. Der hat dann auch noch diverse Tests mit mir gemacht. Letztendlich hatte ich auch noch ein bisschen Glück, weil der Arzt hat halt von einem Drogentest halt abgesehen. So. Und du hast auch noch Drogen genommen? Ja, kann man so sagen. Aber hast du den Schuss weg, dass du dann da Auto fährst? Eigentlich nicht. Also die Frage ist ja immer, oder was ich mir dabei denke, ist ja dann die Frage, kann ich das noch oder kann ich das nicht? Ja, aber das ist das alte Lied, dass man selbst sich da mehr zutraut, als man letztendlich wirklich real kann. Das kenne ich auch von mir, dass ich sage, ich krieg das schon noch gebacken. Aber letztendlich reagiert man eben doch nicht so, wie man reagieren sollte. Und irgendwann hängt man dann in den schlimmsten Unfällen. Habe ich auch wirklich null Verständnis für. Ja, gut, ich meine, das kann ich, ich verstehe das schon von deiner Seite aus. Andererseits ist es bei mir, wenn ich was trinke und ich bin mit dem Auto unterwegs und ich habe irgendwie das Gefühl, nee, heute fühle ich mich irgendwie nicht gut oder ich kriege das jetzt überhaupt nicht mehr auf die Reihe, dann lasse ich das natürlich auch sein. Ja. Also das hängt wirklich davon ab, wie ich halt dann drauf bin. Und nein, die Grunddevise sollte sein, wenn du was trinkst, dann lass die Kiste stehen, lass die definitiv stehen oder wenn du irgendwie kiffst oder so. Es gibt gerade am Wochenende überall immer wieder die schlimmsten Unfälle, weil Leute irgendwie da noch versuchen zu differenzieren nach dem Motto, ich kann es ja doch noch oder so. Da gibt es überhaupt gar kein Wenn und Aber. Das ist mies, das ist nicht in Ordnung. Naja gut, ich meine, von daher bin ich dann ja auch irgendwie bestraft worden. So. Ja. Also der Lappen ist jetzt wohl erstmal weg. Ja, ja, zu Recht auch. Zu Recht, sei froh, dass kein Personenschaden entstanden ist, Mensch. Ja. Paul, ein Pechvogel, ich sehe das nicht als Pech, ich sehe es als Glück, dass sie dich erwischt haben. Und dass niemand zu Schaden gekommen ist dabei. Du siehst das ein bisschen anders, ne? Ja, ich sehe das eigentlich als Pech, weil, wie gesagt, ja, ist mir, schon klar. Mir dann irgendwie nicht die Vorfahrt genommen ist mir schon klar, oder so. Ja. Und es war auch ziemlich heikel, also auch im, sag ich mal, normalen Zustand wäre das relativ knapp geworden. Und ich habe da irgendwie, naja, als Pech sehe ich deswegen, weil ich für mich das auch so sehe, dass ich da halt sehr schnell reagiert habe. Ja. Und da wahrscheinlich nur, oder vielleicht auch wegen meinem Konsum dann halt etwas zu heftig reagiert habe, weil ich dann halt noch so auf die Hupe gehauen habe. So. Paul, danke für deinen Anruf. Jo. Ciao. Ciao. Tschüss. Jetzt machen wir eine Pause erstmal. meine Lieben, wir machen weiter. 1 Live, Domian, Talkradio vom WDR zu hören im Radio, bei 1 Live zu sehen im WDR Fernsehen, zeitgleich. Und unser Thema heute Nacht heißt Pechvögel. Und ich möchte mit Pechvögeln reden, die vom Pech verfolgt wurden mal. Witzig oder tragisch? Wer von euch hat das Gefühl, ein Pechvogel, wirklich ein Pechvogel zu sein? 0130 29 11, die Telefonnummer, oder wenn ihr uns faxen wollt, 0130 11 51 22. Und weiter geht es mit Peter, und der ist 23. Ja, hallo Jürgen. Hallo Peter. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt zur tragischen Sorte gehöre, aber ich denke schon. Ja. Ich weiß noch nicht, ob es normal ist, aber... Erzähl mal. Ja, so vor 2 Jahren hat es ungefähr angefangen. Das war so Januar letzten Jahres, da bin ich erstmal zu Hause rausgeflogen. Das hat tiefere Wurzeln. Kann man vielleicht noch drauf eingehen, weiß ich nicht. Peter, erste Bitte, geh bitte mit ganz nah an den Telefonhörer. Ja. Das klingt so... Ja, ich bin da. Ja. Ein Stichwort, warum du rausgeflogen bist. Ach, es ging ja um eine kleine Aussprache zwischen meiner Mutter und mir. Und ja. Es ging ja auch um Vertrauen, weil sie mir mal Geld geklaut hat. Und ja. Habe ich halt gesagt, dass das Thema für mich gegessen ist, dass ich ihr nicht mehr vertrauen kann. Und damit war dann auch mein Schicksal besiegelt, mehr oder weniger. Das war Weihnachten in dem Jahr davor. Ja. Und dann habe ich halt eine Frist gekriegt und die ist halt im Januar abgelaufen. Und dann musste ich halt aufziehen. Ganz einfach. Ja, im Januar habe ich dann auch noch meinen Austrischrott gefahren, als so eine Glatteisperiode war. Aber dir ist nichts passiert? Nee, nur dem Auto. Ja. Das ist ziemlich frag eigentlich. Ja. Das war dann in dem besagten Januar? Das war im gleichen Januar. Ja, ja. Im März habe ich dann auf meinem Geburtstag Schluss mit meiner Freundin gehabt. Mit der war ich dann über 5 Jahre zusammen zu dem Zeitpunkt. Ach du je. Da kam eins zum anderen. Ja, in der Zeit schon, ja. Und dann war erstmal Ruhe und im Juni ist dann mein Opa gestorben. Mhm. Und im Dezember ist ein Bekannter von mir an Hirnhautentzündung gestorben. Mhm. Und im Juli diesen Jahres ist dann ein Bekannter von mir, also eigentlich mein bester Freund, erschossen worden hier in der Umgebung. Erschossen worden? Ja. Was ist da passiert? Ja, das weiß die Polizei auch noch nicht so genau. Also ich wusste es auch nicht, wie es passiert ist. Nur an dem Montag nach diesem besagten Samstag halt, hat die Kripo bei mir angerufen, weil sie die Telefonnummer von mir bei dem Freund von mir gefunden haben. Ja. Und die haben halt gesagt, dass er ein Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Also er ist ermordet worden? Ja, mehr oder weniger, ja. Und man hat keine Ahnung, wer es war? Doch, es war halt ein Mann, mit dem er zusammen in der Kneipe gesessen hat, ganz alleine. Und ich weiß nicht, ob die in den Streit geraten sind, auf jeden Fall ist er aufgestanden, hat eine Pistole gezogen und sein ganzes Magazin auf der Leere gefallen. Nein, halt, wie brutal. Ja. Mein Gott. Also vier Schüsse in die Brust gekriegt und einen in den Kopf oder so. Und war das ein guter Freund von dir? Ja, ich habe mit dem zusammen die Lehre gemacht und wir haben auch so öfter was zusammen unternommen und so. Also es war ein ziemlich guter Freund von mir. Also es ist eine Anhäufung von mehreren Todesfällen, tragischen Todesfällen? Ja, es geht ja noch weiter. Es geht noch weiter? Ja, sicherlich. Im September hatte ich dann einen Motorradunfall. Da ist mir halt eine gute Bekannte ins Motorrad gefahren, mit der wir auch an dem Tag unterwegs waren. Und 3 Tage später ist der Verlobte von ihr, auch ein guter Freund von mir, mit dem Motorrad völlig verunglückt. Ja. Dann hatte ich im Oktober einen Autounfall. Da konnte ich auch im Prinzip nichts für. Also wir reden jetzt von diesem Oktober? Von diesem Oktober, ja. Und letzte Woche Montag hatte ich einen Motorradunfall und das Motorrad ist auch total schaden. Das Problem war halt, dass es das Motorrad von meiner Freundin war. Aber dir ist wieder nichts passiert? Ja, bis auf kleine Blessuren, blaue Flecken, eine Rippenprellung und Rückenblau und Knie aufgeschürft und so Kleinigkeiten halt. Das klingt ja wirklich sehr geballt. Ja, also das kannst du mir ruhig glauben, das ist wirklich so gewesen. Ja. Gab es denn in dieser Zeit auch mal irgendwas Erfreuliches oder was für dich Gutes oder gar Glückliches? Ja, ich habe eine neue Freundin kennengelernt, aber ich weiß nicht, im Moment scheint die auch mit mir nicht so klar zu kommen, weil ich zum Beispiel ziemlich aggressiv bin, wenn ich auch was getrunken habe oder so. Und das erfordert ja auch schon eine ziemliche Toleranz dann. Steckst du diese ganzen Vorkommnisse, buchst du die einfach so ab, nach dem Motto, naja, das ist halt Schicksal und Leben? Oder macht dir das schon auch irgendwie Angst, dass so viel Negatives um dich herum passiert ist in der letzten Zeit? Na, ich sag mal, Anfang diesen Jahres habe ich mir gedacht, gut, ich muss jetzt ja aufwärts gehen, aber mittlerweile fange ich an zu zweifeln. Also mittlerweile macht es mir schon Angst, weil das ist auch vor allen Dingen in den letzten 3-4 Monaten, dass zwei ziemlich gute Freunde von mir aufs Leben gekommen sind. Mhm. Der eine halt auf tragische Weise durch einen solchen Motorradunfall, der andere auf ziemlich brutale Weise. Hattest du zu deinem Opa eine enge Beziehung? Kann man so sagen, ja. Ziemlich enge sogar. Also es war schon ein sehr schlimmer Verlust für dich. Ja, klar. Ja, vor allen Dingen durch die, da du kein gutes Verhältnis im Elternhaus hast, war das wahrscheinlich auch dann so ein Ersatz noch, ne? Ja, sicher, klar. Ich meine, er wusste ja auch, was so geläuft und was in der Familie los ist. Weil die sind so irgendwie total verkorkst. Ja, ja. Davon ganz abgesehen. Mann, Peter, da wünsche ich dir wirklich nur von Herzen, dass diese Pechsträhne, die sich da irgendwie umschleiert, irgendwie sehr schnell bald sich auflöst. Ja, ich weiß, dass wir gute Wünsche da was bewirken können. Also ich habe die auch schon mittlerweile aufgegeben, da hat sich da irgendwas ändert. Ja, das sollte man, glaube ich, nicht. Ja, ich weiß nicht, die letzten 2 Jahre permanent so eine Pechsträhne, also das gibt's doch gar nicht. Es muss auch bergauf wieder gehen und es muss auch wieder Gutes passieren. Ich wünsche dir das wirklich sehr. Ja, wenn du meinst. Alles Gute, Peter. Jo, alles gut. Tschüss, ciao. Bis dann, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Annette 25. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Also auch so dramatisch? Oh, nee, um Gottes Willen, nee. Mittlerweile lache ich auch wieder drüber, aber so dramatisch wie mein Vorgänger war es nicht, nee. Das hörte sich schlimm an, ne? Ja, es war wirklich, also da kann man, der kann einem schon leid tun, ja. Weil da kann man ja selbst gar nichts unternehmen gegen. Eben. Wenn man dem so ausgesetzt ist und ständig sowas passiert, im Umfeld. Ja, und vor allem auch noch Leute, die man gerne hat. Ja, das ist tragisch. Jetzt zu dir. Ja, also mein Glück hat vor 2 Jahren angefangen. Ich musste also beruflich umziehen und bin in eine Wohnung gezogen, wo die Vermieterin mit drin wohnt. Und das war ein richtig schöner Hausdrache. Die hat mir also, wenn ich sonntags morgens um 12 die Rollladen nicht oben hatte, hat sie mir geklingelt, ich soll die mal hochmachen. Wenn ich weg war, ist sie mir in die Wohnung gegangen, hat geguckt, ob ich meinen Müll richtig sortiere. In die Wohnung? In die Wohnung, obwohl das ja nicht darf. Das brauchst du gar nicht. Ja, kam dann aber auf mich zu. Annette, Sie haben den Müll nicht richtig sortiert. Das war ganz grausam. Nun ja, ich war also in dem Dorf auch ziemlich alleine und dann bin ich in eine Talkline gegangen, die Villa, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so ein Cyberspace am Telefon, da zapfst du dich dann halt mit den Tasten vom Telefon durch eine irreale Welt. Ne? Ja, vom Prinzip her kann ich das schon. Ja, und kann sich dann mit den Leuten unterhalten. Ja, dann kam dann, das war noch mein eigenes Pech, Wahnsinnsrechnungen bis zu 1800 Mark. Pro Monat? Ja. Ja, dann bin ich da rausgegangen, war 2 Monate draußen, auf einmal kommt eine Telefonrechnung von 4.500 Mark. Ja, obwohl ich da also nicht mehr telefoniert habe. Und da hat sich dann später rausgestellt, dass diese Leute, die in dieser Line waren, mich angehackt hatten. Aha. Haben auf meine Telefonrechnung telefoniert. Das geht auch. Das geht. Ja, es hat mir auch nachher, die Telekom wollte es mir erst nicht glauben, bis ich dann Leute von ihnen angezeigt haben. Es waren auch anscheinend welche von der Telekom, die das gemacht haben. Das Leute, wirklich? Ja. Hat sich das hinterher herausgestellt? Ja. Gab es ein Gerichtsverfahren? Nee, ein Gerichtsverfahren gab es nicht. Die Telekom hat nur gegen mich eingestellt. Also sie haben auch nichts mehr von sich hören lassen und das spricht für sich. Ja, und dann hatte ich in dieser Villa dann auch einen Mann kennengelernt, der ist später zu mir gezogen. Und als ich über ein Wochenende weg war, hat er mir alles gestohlen. Das war dann das nächste Glück. Ja, und mittendrin, also als ich, ich war 3 Monate hier oder so, ja, dann kam dann der Spanner ans Fenster. Also das auch noch? Das auch noch. Also ich hatte hier einen Mann, der mir immer Stöckchen in die Rollladen gestochen hat und reingeguckt. Und wenn ich Licht ausgemacht habe, dann ist er mit der Taschenlampe von außen rumgelaufen. Mein Gott, hat gegen den Rollladen gehämmert, hat also wahnsinnig Spaß, nur ich hatte den nicht. Wie hast du den überhaupt... anfänglich bemerkt. Er hat das ja wahrscheinlich sehr... Ich hatte die Rollladen das erste Mal nicht unten, so um 9:30 und es war dunkel, so auch diese Jahreszeit. Uh-huh. Und da steht auf einmal ein Typ vor dir, da kriegst du einen Schreikrampf. Ja, und dann stand dann dieser Mann, dann habe ich die Rollladen runtergemacht und das ging dann aber nächtelang so weiter. Also ich konnte auch nicht mehr schlafen, weil irgendwie regt es einen ja doch auf. Ja, klar, natürlich. Das macht Angst ja auch. Ne? Das kannst du glauben. Ja. Ja, und dann, dieser Mann, der mir alles gestohlen hatte, der hatte auch noch meinen Wohnungsschlüssel mitgenommen. Dementsprechend hatte ich dann Wahnsinnspanik, dass der mir noch in die Wohnung kommt. Ne? Ja. Also es war alles, ist alles nicht so schön. Ja, hat es denn jetzt einen Umschwung gegeben? Geht es dir denn jetzt wieder ein bisschen besser? Du nimmst es ja relativ locker, ne? So. Ja, ich lache jetzt mittlerweile drüber, weil das ist ja so viel Mist auf einmal, da kannst du ja nur noch drüber lachen. Ja, es ist gut, wenn man dann den Humor behält, ne? Ja. Man kann ja darüber ja auch, gut, das waren noch nicht so ganz schlimme Sachen wie das, was wir gerade gehört haben, aber auch da kann man ja mürbe dran werden, ne? Da kannst du, ja. Gab es denn bei dir jetzt was Schönes? Nee, eigentlich bleibt das alles ein bisschen monoton. Ich hätte gerne jetzt irgendeine kleine, nette Geschichte noch gehört, irgendwas, nee, was vorgefallen ist? Ich kann dir noch was von meinem Auto erzählen. Ich habe mir vor 6 Jahren ein Auto gekauft, beziehungsweise mein Vater hat mir eins gekauft. Ja. Hat aber vergessen, mir den Hund zu schenken, der Geld hat. Ja. Also das Auto hat mich in den 6 Jahren jetzt 12.000 Reparaturkosten gekauft. Liebe Annette. Also kein Glück. Kein Glück, aber das wird auch nicht so bleiben, da bin ich ganz sicher. Ja, ich sage das ganz einfach mal. Ja, okay. Ja? Ich zaube dir jetzt mal so ein paar ganz gute Wünsche durch das Fernsehen, durch das Radio in deine Wohnung. Sehr nett, das wünsche ich dir auch. Tschüss, Annette. Jo, ciao. Ciao. Roberto. Jawohl. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Erstmal Lob zu deiner Sendung. Danke. Ja. Roberto, du bist Italiener. Ja, genau. Das klingt schön, Roberto. Ja. Das gefällt mir gut. Jetzt zu dir. Ja. Pechvogel. Pechvogel, genau, kann man sagen. Und zwar, ich bin im Germanenverein. Im Germanenverein? Im Germanenverein. Und zwar, wie stellen die Wikinger da, wie die früher gelebt haben. Ein Italiener ist im Germanenverein. Ja, das genau. Das fängt doch mal gut an, die Geschichte. Ja, normalerweise sagen mir ja immer zu mir, ich bin Römer, ich müsste zu Römer hin, aber da habe ich nichts von. Also Roberto ist im Germanenverein. Genau. Und zwar ist das so bei uns gewesen, die haben eine Zeremonie gehabt. Ja. Und die haben wir gemacht. So, und da fing man Fürst an zu reden. Und ich bin ihnen natürlich im Wort gefallen. Du bist ein Fürst? Das ist so ein 8-Rollenspiel, ne? Kann man nur noch sagen. Ja, genau, genau. Und zwar, ich bin ihm in dem Wort gefallen, ja, da habe ich zur Strafe, muss ich am Baum gebunden werden, 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Ja. Ja, das Problem war aber, in dem Zeitpunkt, wo ich da stand, kam auch RTL vorbei, weil wir haben auch RTL angerufen, die kamen und die haben da auch einen Bericht im RTL aktuell gezeigt. Ja. Und auch von Düsseldorf. Wieso, so wichtig ja, seid ihr, dass die das in RTL aktuell zeigen? Ja, richtig weiß. Ja. Haben die das da gefilmt gehabt. Wir waren in Düsseldorf auf die 50-Jahre-Feier gewesen. Ah ja. Und hatten die das auch gefilmt gehabt. Ja, jetzt, jeder, wo ich zu Hause komme, sagt er, ach guck mal, das ist doch der gefangene Germane, sagt er so, ne? Ja. Und reißen mich dabei hoch. Also die haben dich abgefilmt, während du da an dem Machterfall gefesselt genau, warst. Wie, warst du auch so halbnackt mit so einem Lendenschurz nur? Gar? Ja, ich habe wohl meine Kutte angehabt, aber halbnackt war ich nicht. Das wäre ja noch schöner gewesen. Ich bin verschont geblieben, ja. Das heißt, du bist dann Spießruten gelaufen danach zu Hause. Die haben sich alle lustig gemacht. Ja, genau. Ich bin auch schon gar nicht mehr rausgegangen. Endlich mal im Fernsehen und dann sowas, ne? Ja, genau. Das ist aber wirklich Pech. Ja. Und genau dann müssen die Deppen vorbeikommen und filmen, ne? Ja, genau, ja, jetzt, wir sind jetzt am 23. sind wir auch in Köln und so viel ich weiß, ist dann auch RTL da und dann habe ich schon gesagt, also, das ist normal von mir, dass ich halt immer den Fürsten immer stören muss. Ja, aber störe den Fürsten bitte dann nicht in Köln. Nein, nein. Wir wollen dich nicht noch einmal am Pfahl sehen. Das war eine Lehre für mich, das werde ich auch nicht mehr machen. Roberto, der Wikinger. Ja. Wikinger, ne? Wikinger-Club. Wikinger, ja, ja. Mach mir noch einen Satz, warum du in diesem Club bist. Ja, also Spaß und weil mir das Freude macht und weil ich mal so leben kann, wie ich das möchte auch. Hättest du gern in dieser Zeit gelebt? Ja, gerne. In der harten Germanenzeit? Vor allem so die Häuser und so, das war schön. So. Und hättest du auch gegen die Römer gekämpft? Hätte ich auch gemacht, hättest ja. du auch gemacht? Ich hätte mein Schiff verteidigt. Ein Vaterlandsverräter. Genau. Roberto, danke für deinen Anruf. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Jetzt ist die Elfi dran. Jo. Und die ist 41 Jahre. Hallo. Hallo, ja. Ja, Elfi. Ist ja Wahnsinn. Ist Wahnsinn, ne? Die Connection, ja. Du bist ein Pechvogel. Ja. Daraus, ne, das schließe ich, weil du angerufen hast. Aber ein, sagen wir, optimistischer Pechvogel. Ja, was? Also immer irgendwie wieder hoch. Ja, das ist ja wichtig, ne, dass man irgendwie dann auf die Kurve kriegt. Erzähl mal. Ja, naja, zum Beispiel, also das letzte Pech zum Beispiel, was ich hatte, war letztes Jahr, das war also ein absoluter Freak-Accident, also ein völlig ungeplanter, unvorhersehbarer Unfall. Ich bin also nachts völlig nüchtern vom Radl gefallen. Zum Rad gefallen? Ja. Ich habe eine Vollbremsung gemacht, also auch unvermutet. Ja, das war schon ein bisschen dumm. Elfi, irgendwie hat das einen sehr seltsamen Klang, unsere Leitung. Halt mal den Hörer ganz still und rede klar in die Muschel da. Okay. Ja? Ja, also da bin ich vom Rad gefallen, verstehst du das jetzt? Ja, irgendwie so doll ist es nicht. Wir versuchen es mal. Machen wir weiter. Also vom Rad gefallen, ja. Und hatte einen Trümmerbruch. Ach du. Ja, aber der hatte also positive Auswirkungen. Ja. Insoweit, als ich also A, aus einem schlechten Mietvertrag rauskam, das ist, wird jetzt zu weit, wenn ich das jetzt erkläre. Ja. Das hat also damit zu tun, also finanziell. Ja. Dann hat es die Auswirkung gehabt, dass ich also im Krankenhaus sehr nette Umzugshelfer kennengelernt habe. Ne, ich bin also zu dem Zeitpunkt schon alleinerziehende Mutter gewesen. Ja. Und hatte also dann durch den Krankenurlaub schön Zeit für meine Kinderlein. Ja. Das war also eigentlich sehr gut. Das war dann das Glück im Unglück. Das war ein tolles Pech. Das war ein tolles Pech. Ja. Und dann, dann lag da noch so ein anderes Pech, das habe ich also deinen Sondierern, oder wie die halt sind, schon mal erzählt. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, und zwar, das war also eine Woche vor meiner Hochzeit, 1984. Ja. Da war ich also mit meinem Gatterich in Spee auf einer Bergtour. Und auf dieser Bergtour bin ich also dreimal fast ums Leben gekommen. Dreimal? Ja, ganz verrückt. Die anderen nicht. Also, das war also... Durch einen Absturz jeweils, oder wie? Verschiedene Sachen waren das. Das war also ganz toll wieder, gell? So richtig spektakulär. Mhm. Schöner Sonnenschein, prima Tour, das war in Berchtesgaden unten. Mhm. Das erste war, ich rutsche auf einem Eisfeld aus, halali, und schieße den Berg runter, konnte mich dann vor einem Abgrund mit dem Pickel bremsen. Das ist ja wie im Film. Ja, war wirklich. Also, und zwar, wenn ich so rückschaue, das ist alles so schnell und unbewusst und bescheuert abgelaufen. Ja. Du hast einen Schutzengel gehabt, ne? Ja, ja, der hat rotiert. Also der hat bei mir im Leben viel rotiert. Ja, der hat nicht geträumt währenddessen. Der war voll präsent neben dir. Ne? Das war eigenartig. Das musste so sein, weißt du? Ja. Und das ist auch, ich meine, ich erzähle das jetzt noch kurz zu Ende. Ja. Ist noch Zeit? Ja, ja, mach mal. Ne? Pass auf. Und dann am Schluss dann mein großartiges Fazit, naja. Ja, und dann Nummer zwei war, ich habe also ein Schneefeld überquert, war die letzte, wir waren also vier Leute. Mhm. Und gerade bei mir fing das Schneefeld an zu rutschen. Weißt du, das geht dann so runter. Ja, und dann hat es mich also bis an die Knie einzementiert. Ja. Dann stand es still. Und dann bin ich raus. Und bin also dann heil ans andere Ende gekommen. Da stand es dann still. Es hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn es nicht stillgestanden hätte. Ne? Genau, Aber das sollte eben nicht sein. Ja, so, und dann bin ich also, dann ging es also ans Klettern. Das ist so Skitour, weißt du, Skidern runter und so und Steigeisen und so. Dann ging es also in den Fels. Ja, und dann hieß es auf einmal von oben, Stein kommt. Naja, und dann schaue ich nach oben und dann kam also dann also eine Bombe auf mich losgeschossen und 2 Meter über dem Kopf ist die zerplatzt, hat mich noch ein Stückchen getroffen, aber nichts weiter. Einfach so, ich konnte aber nicht ausweichen, da war also wirklich keine Chance. Das war totaler, was weiß ich, Fügung oder sowas. Ne? Und natürlich, das wird sein. Nicht sein. Dass du dann überhaupt diese Tour noch weitergemacht hast, nach den Vorkommnissen. Naja, dann war das ziemlich schnell zu Ende. Ja. Ich meine, ich bin da nicht mehr ganz rauf. Die Zeit war dann knapp. Im Abstieg bin ich dann 2-mal in den Graben geplumpst, hatte dicke Knöchel bei der Hochzeit. Mann, Mann. Jetzt sagtest du gerade, du hast ein Fazit. Ziehst du aus all dem. Ja, pass auf, genau. Ich meine, es ist so, es hat rückgewirkt und hat alles irgendwie, das hört sich blöd an, es hat alles irgendwie seinen Sinn. Ich bin jetzt nicht so zynisch, dass ich sage, ja, so jedes Leiden hat einen Sinn. Mhm. Es passt irgendwie doch zu unserer individuellen Biografie, finde ich. Mhm. Irgendwo passt es rein. Ich könnte mir vorstellen, dass solche extreme Erlebnisse, wie die du gerade geschildert hast in den Bergen, die hinterlassen auch Spuren in einem. Ich weiß es nicht. Also mein, für mich vielleicht, ja, das könnte sein, weil du sagst, ja, ich meine, ich bin vielleicht dann noch abenteuerlustiger geworden, noch stärker in meiner Richtung. Ich habe ja mit meinem Verlobten, meinem Mann, schon vorher bin ich mal fast auf der Zugspitze ins Leben gekommen, da waren wir in einem Gewittersturm drin, ich habe den dann fast das Leben gerettet, also da war es auch wieder so. Weißt du, wenn der Blitz um dich rum richtig knallt und das Seil surrt und unter dir bricht es weg und es ist wirklich also idiotisch. Ja. Also du bist eigentlich in dem Sinne auch ein richtiger Glückspilz. Ja, ich habe gesagt, ich sag mal, ich mach weiter, ich hab einfach den nächsten Schritt gemacht, peng, noch einen, und dann war ich oben, peng. Würdest du fast auch wieder machen, also heute heißt das Thema Pechvögel und am Donnerstag heißt das Thema Glückspilz, da hättest du auch reingepasst. Ich war so eine Mischung. Ja, genau. Peng, ich meine, ich dichte jetzt heftig, ich mache da viele Gedichtchen drüber und sowas und naja, auch wenn ich so zurückschaue, es hat sich für mich alles zum Guten gewandt. Ich muss sagen, wenn ich damals gesagt hätte, so, Mensch, so ein Scheiß und nicht mehr mit dem Mann und gar nichts mehr. Mhm. Ich habe jetzt 2 Söhne, bin allein, der Mann hat mich dann verlassen. Ja. Elfi, danke für deinen Anruf und für die Geschichten. Ich wünsche allen Pechvögeln, dass sie trotzdem über Wasser bleiben. Ja. Du klopfst mich jetzt auf dem Telefon an, also aus dem Klotzen. Ja. Aus der Klotze hast du vorhin gesagt, sowas von Deppen gesagt, also absolut bayerisch. Ja. Sagen wir manchmal hier in Köln auch. Okay, ich sage jetzt Pirti. Weißt du, was das heißt? Nee. Das ist so oberbayerisch, das ist Pirti, Gott. Also ich glaube zwar nicht so sehr, aber Pirti. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss, Elfi. Ciao. Mach's gut. Wen haben wir jetzt? André? André, ne? Hallo? André, 32. Ja, hallo. Hallo. Grüßen Sie, Herr Domian, oder wahlweise hallo Jürgen. Ja, das Sie lassen wir gleich mal sein. Ne? Ja, würde ich doch sagen. Wäre ja noch schöner. Ich würde sagen, wir toppen mal die finanziellen Verluste der Annette. Die finanziellen Verluste der Annette. Verluste der Annette, die gerade dran war. Ja. Die toppen wir mal ein bisschen. Nämlich auf? Bei mir war es also so, dass ich im Prinzip zwei Träume hatte. Der eine Traum war, eine Karriere zu machen als Sportler. Ja. Die sich durch einen Unfall ziemlich schnell erledigt hatte. Kurz bevor sie realisiert werden sollte. Und das zweite war... Kurze Zwischenfrage, was wolltest du werden? Das war ein Fußball. Fußball? Und was für ein Zwischenfall war das? Ja, das ging da durch eine ziemlich dicke Glastür, wo ich für jemand anders durchgegangen bin. Also ein schlimmer Unfall dann auch schon. Ja, war alles mögliche zerschnitten und somit eine ziemlich komplizierte Operation. Somit war die Karriere als Fußballer, das hatte sich dann abrupt erledigt. Erledigt, ja. Ja, der andere Traum war ein fantastisches Auto. Ja. Und das wollte ich unbedingt haben. Nämlich? Ja, das war sowas mit Turbo und Targa zum Aufmachen und ziemlich schwarz und ziemlich schön. Golf? Also Golf mit Turbo und Targa. Ja, GTI oder sowas? Nee. Ist dann schon eine Preisklasse höher. Ja, sagt was. Sag was. Ein Supra war's. Ja. Ja. Und auf jeden Fall, das Auto war gerade neu auf dem Markt und es war ein bisschen zu teuer, weil es war auch gerade Nachwuchs unterwegs und die Wohnung war eingerichtet und naja, es war alles bezahlt und alles war noch schick und in Ordnung und es war noch Geld da und dann wurde halt ein anderes Auto gekauft, was auch sehr schön war. Und wie, noch zusätzlich? Auch, nein, dieses Auto wurde ja erst nicht gekauft. Es wurde erst ein anderes Auto gekauft als Ersatz. Ich hatte mir dieses also praktisch abgeschmiert. Ja, ja. Naja, und kaufte dann ein anderes Auto, was auch sehr schön war und ich war eigentlich auch sehr zufrieden, aber der Traum hat mich ja nicht verlassen. Und dann, kurze Zeit nachdem ich dieses Fahrzeug gekauft hatte, also dieses Ersatzfahrzeug, sage ich mal, bot sich eine Möglichkeit, einen sehr, sehr günstigen Jahreswagen zu kaufen, der dann doch um einige etliche 1000 Mark günstiger war als der Neuwagen. Also dein Traumauto. Ja, ja. Und da sagte ein Kollege noch, weißt du was, Träume sind dafür da, dass man sie lebt, also mach's. Ja, und du hast es gemacht. Also Nachwuchs hin oder her, mach's. Ja. Naja, es waren aber nicht mehr ganz so viele Deutschdollars da. Also es musste dann noch ein wenig Kredit aufgenommen werden, das erste Mal im Leben. Also du hast ihn gekauft? Ja. Das Ding hat wie viel gekostet? Das waren insgesamt 85.000 Mark. 85.000 Mark und davon hast du wie viel Kredit aufgenommen? Das waren 45. 45, eine ganze Menge, ne? Ja. Was ist jetzt passiert? Und war auf jeden Fall so ausgeblutet, dass ich mir gesagt habe, naja, meldest den erstmal an und meldest den anderen ab und stellst den erstmal auf den Hof. Und wenn du dich nach 3 Monaten einigermaßen finanziell erholt hast, dann machst du die Vollkasko und so weiter. Mhm. Naja, wie es so ist. Man hat ja auch gedacht, man wäre unsterblich und man wird nie einen Fehler machen. Und was ist dann passiert? Kurzer Spruch, es war dann doch eine Fahrt, wo ich mit dem Missgeschick eines anderen Verkehrsteilnehmers, der dann auch noch groß und blond und weiblich war, zu tun hatte. Der guten Dame musste ich ausweichen und habe dann selbst ziemlich gut und ziemlich gerade einen Baum getroffen. Ach, mit einer relativ sehr hohen Geschwindigkeit. Mit diesem neuen Auto ohne Vollkasko? Mit diesem neuen Auto ohne Vollkasko. Wo mir die Polizei hinterher noch erzählte, dass ich ja Glück im Unglück gehabt hätte, weil mit einem anderen Auto wäre ich ja überhaupt nicht das überlebensfähig gewesen. War es ein Totalschaden? Ja. Es war ein Totalschaden. Das ganze Geld war weg? Das ganze Geld war weg und ja, diese Frau, die praktisch den Unfall ausgelöst hat, die war also nervlich überhaupt nicht in der Lage. Also als ich dem Traktor entstiegen war, war die total fertig und hatte Angst, weil sie war mit dem Fahrzeug auch vom Vater unterwegs und ich so, weißt du was, Mädel, hau schnell ab, bevor die Polizei kommt, ich mach das hier schon. Naja, und dann kam die Polizei und da habe ich mich der Situation auch gestellt und es wurde alles gemacht und getan. Und dann habe ich mir gedacht, naja, was soll's, jetzt ist der Traum kaputt. Jetzt gehst du nach Hause, nimmst dir deinen Ersatztraum und fängst wieder von vorne an. Du hast ja noch ein schönes Auto und irgendwann wirst du wieder so ein tolles Auto fahren. Komm nach Hause, geh auf den Hof und will mich gerade wieder mit dem schönen Ersatzauto versöhnen, wo ich ja vorher schon ein schlechtes Gewissen hatte, weil es war ja auch mein Auto und es wurde dann beiseite gestellt und abgemeldet, weil eben doch der Traum dann da war. Ja, was war da? Hier auf den Hof und guck, und das Auto ist weg. Geklaut? Geklaut. Ach du. Ja. André. Abgemeldet. Auf wie viel Schulden sitzt du heute noch? Naja, heute ist nicht mehr so viel. Ist ein paar Jahre her, aber insgesamt war es schon heftig. Geballtes Pech. Geballtes Pech. Danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Bruno, 20. Hallo Jürgen. Hallo. Ich habe eine kurze Geschichte von eigentlich zwei Pechvögeln. Das sind Freunde von mir und Brüder. Brüder? Ja, das sind zwei Brüder. Und der jüngere von diesen Brüdern, der ist vor einigen Jahren mal 18 geworden. Ja. Und in diesem Jahr ist er aber leider in der Schule durchgefallen und hat deswegen von seinen Eltern also den Führerschein nicht bezahlt bekommen. Ja. Und da war er natürlich sehr frustriert. Und als die Eltern also einmal so übers Wochenende weg waren, ist er also in die Disco, hat sich ordentlich einen angesoffen und ist dann wieder nach Hause und ist natürlich mit dem Auto von den Eltern rumgekurvt, ohne Führerschein, betrunken. Fährt natürlich prompt gegen die Laterne. Ja, das Auto war noch halbwegs in Ordnung, er ist dann mit dem Auto wieder nach Hause gefahren und hat versucht, seinen Bruder zu erreichen, um bei ihm Rat einzuholen, was er machen soll. Den Bruder hat er aber nicht erreicht, der war bei der Freundin, den hat er erst am nächsten Morgen um 10 erreicht. Dann erreicht er den Bruder, der Bruder natürlich, ach, mein kleiner Bruder, fährt sofort zur Polizei und sagt, ich war's und ich bin mit dem Auto gegen die Laterne gefahren. Ja. Natürlich sagt die Polizei, du bist ein bisschen spät dran, Fahrerflucht. Ja. Ach, jetzt, erster Pechvogel, ja. Fahrerflucht. Ja, dann sagt der Kleine natürlich, mein Gott, jetzt hat mein Bruder eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Ja. Er zur Polizei, nein, mein Bruder war's gar nicht, ich war's. Natürlich mit dem Ergebnis, der Ältere kriegt eine Anzeige wegen Falschaussage. Ja. Der Jüngere muss die Laterne bezahlen und das Auto bezahlen für die Eltern. Ja. Darf natürlich den Führerschein noch länger nicht machen. Erstmal vom Verbot von der Polizei aus und natürlich auch von den Eltern aus. Mein Gott. Wie im Spielfilm fast, ne? Ja, ja. Mann. Sozusagen so richtig schön gegenseitig Stück für Stück in die Scheiße Mann, geht. Mann. Das sind Freunde von dir. Ja, ja. Bruno. Danke für deinen Anruf. Okay, tschüss. Gute Nacht. So, meine Lieben, jetzt gibt's noch einen Aufruf in eigener Sache. Während der Talkradio-Weihnachtspause gibt es im WDR-Fernsehen sozusagen ein Domian-Spezial. Oder Domian-Spezial. Und das werden 6 Sendungen, 6 Talkshows im Spätabendprogramm des WDR-Fernsehens sein. Diese Sendungen heißen Domians Welt. Und wir suchen für Domians Welt Gäste. Also Gäste, die Lust haben, hier nach Köln zu kommen, ins Studio und sich mit mir zu unterhalten über ihre Erlebnisse, über ihre Anliegen, über ihre Geschichte. Und wir suchen jetzt erstmal Leute zum Thema Risiko. Wenn ihr von euch sagt, was von euch meint, dass ihr sehr riskant lebt, dass ihr wirklich immer sehr viel riskiert, dann wärt ihr vielleicht ein Gast für mich. Wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, eben nach Köln zu kommen, dann solltet ihr euch jetzt bei uns melden unter der Hotline 0130 2911. Die Leitungen sind noch eine Stunde geschaltet. Also ich sage mal als Beispiel ein Bodyguard, ein weiblicher Bodyguard vielleicht, oder ein Söldner, oder ein Stricher, Stichwort AIDS, oder ein Zocker, Stichwort extreme Verschuldung, dass das Risiko immer irgendwie über ihm schwebt. Muss aber auch nicht sowas sein, was ich jetzt gesagt habe. Es kann alles Mögliche sein. Einfach Thema Risiko, wer von euch lebt extrem riskant. Wenn ihr daran interessiert seid, dann ruft jetzt an. Wie gesagt, bis 3 Uhr sind die Leitungen geschaltet. 0130 2911 für Domians Welt. Das sind Talkshows im dritten Fernsehprogramm WDR in der Weihnachtszeit. So, das dazu. Heute in der Technik war die Anne Buchholz. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Anrufen, fürs Faxen. Morgen sehen und hören wir uns hoffentlich wieder um Punkt 1 hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen. Und morgen ist das Talkradio gänzlich offen für alle Themen. Da könnt ihr euch melden zu politischen Sachen, zu gesellschaftlichen Sachen, intimen Sachen, persönlichen Sachen, egal was. Und ihr könnt ab 0 Uhr bei uns schon anrufen. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und bis morgen. Ciao.